Ein solches dramatisches Weltuntergangsszenario lässt sich zwar in Buchform gut verkaufen, es übertüncht aber auch eine Reihe von Fällen, in denen die Lapita-Bauern und Gärtner sich mit ihren Methoden auf die neue Inselheimat einstellten. Monica Trump von der University of Otago untersuchte die Hinterlassenschaften der Menschen von der Insel Vanuatu mit neuesten wissenschaftlichen Methoden und revolutionierte damit unsere Erkenntnisse über die Ernährung einiger der frühesten Lapita-Produzenten. Wie wir bereits erfahren haben, herrschte oft die Ansicht, die Ökosysteme der Pazifikinseln hätten sich nach der Besiedelung durch Menschen vollständig verändert. Wenn wir aber die mikroskopischen Pflanzenreste untersuchen, die in den Zahnbelägen zwischen den Zähnen der prähistorischen Menschen hängen geblieben sind, gelangen wir zu einer anderen Sichtweise für die ersten Siedler der Region, sagt Monica. Nach ihren Feststellungen stammte der größte Teil der erhalten gebliebenen Pflanzenteilchen in diesen alten Zahnbelägen nicht von domestizierten Pflanzen, sondern von wilden Bäumen aus dem Regenwald. Dies ist ein direkter Beleg, dass die tropischen Wälder den Speisezettel der ersten Siedler auf Vanuatu nicht nur ergänzten, sondern vielfach sogar mehrheitlich belieferten. Zwar wurden auch kultivierte Nutzpflanzen eingeführt, die Seefahrer, die Lapita-Keramik mitbrachten, kannten aber den Wert der vorhandenen wilden Ressourcen. Dies ist keine einzigartige Geschichte von Vanuatu. Mikroskopische Überreste von Bäumen aus dem Regenwald wurden auch an anderen Lapita-Fundstätten im westlichen Ozeanien und in Mikronesien nachgewiesen. Viele Spuren von Abholzung und Abbrennen dürften mindestens ebenso stark auf die Nutzung einheimischer nützlicher Pflanzen hindeuten, wie auf neu eingeführte domestizierte Nutzpflanzen und Tiere, mit denen die Bevölkerung die lokalen Wälder je nach ihren Vorlieben veränderte. An anderen Stellen wurde auch die Nutzung von Wildtieren dokumentiert, von denen einige, allerdings relativ wenige, bis heute überlebt haben, darunter Flughunde, Schildkröten, Kletterbeutler, Nagetiere, Echsen, Frösche, Schlangen und Krokodile. Gleichzeitig liefern zooarchäologische Belege für die erfolgreiche vielseitige Nutzung von Ressourcen aus verschiedenen Meereslebensräumen nachhaltige, je nach Insel unterschiedliche Erkenntnisse über Fischereimethoden. Eigentlich sollte es uns angesichts der vielfältigen Umweltverhältnisse quer durch den Pazifischen Ozean nicht wundern, dass die Siedler der Lapita-Kultur und später die Polynesier flexibel waren, als sie sich in ihrer neuen und gleichzeitig vertrauten Umgebung einrichteten. Sie bewirtschafteten lokale Bäume und führten neue ein, sammelten pflanzliche Nahrung, jagten die Tiere der Gegend und bauten in ihren Gärten neue, domestizierte Arten an. Diese Bevölkerungsgruppen besiedelten innerhalb weniger Jahrhunderte die Inseln in den Weiten des riesigen Ozeans, vom Bismarck-Archipel bis zum Westen Polynesiens. Das zeigt, dass sie in der Lage waren, sich schnell und mit Erfindungsreichtum an die verschiedensten Verhältnisse auf den Inseln anzupassen. Und da an archäologischen Stätten aus der frühen Lapita-Zeit nur wenige Reste neu eingeführter, domestizierter Tiere wie Schweine, Hühner und Hunde gefunden wurden, kann man davon ausgehen, dass es schwierig war oder bewusst so entschieden wurde, überall in dieser vielgestaltigen Region stabile, domestizierte Lebensgemeinschaften aufzubauen. Im westlichen Ozeanien, so beispielsweise in und um Neuguinea, liegen die Lapita-Siedlungen an der Küste oder auf kleinen Inseln und waren auf die Nutzung von Ressourcen aus dem Meer eingestellt. Vielleicht war dies ein Weg, die früheren Bewohner der Region zu meiden, die schon seit dem Pleistozän vor rund 45.000 Jahren die Ressourcen im Landesinneren konsumierten.